Hände hoch oder Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Kriminalposse von Karl-Heinz Bölling. Mit Gisela Schneeberger, Irm Herrmann und Herbert Bötticher. Nach Feierabend in einem Supermarkt. Servus, Eddie. Sofort. Hilfe. Keine Mützchen, kein Theater, keine Schreie. Geld raus. Ist die Pistole echt? Ich habe mit dieser Pistole schon viele Raubüberfälle gemacht, meine Beste. Da wurde noch nie gefragt, ob die echt ist. ob die echt ist, na klar ist die echt. Also, mach die Kasse auf, ja? Und die Tageseinnahme her. Die Kasse ist zu. Ja, dann machst du auf. Los. Was sitzt du überhaupt noch rum hier? Ich muss mich einschließen lassen. Ich liege neben der Schokolade im Warenkeller und ich habe Kopfschmerzen wie ein Hund. Und ich warte, bis alle gegangen sind und ich an die Reihe komme. Und da sagen Sie, eingebildete Kassiererin, die Kasse ist zu. Ich benötige die Euros, die da in der Kasse sind. Ich habe eine Pistole. Ich bin böse. Ich bin böse, sauer. Also bitte öffnen. Das ist Musik von Rinnert. Ja, das höre ich auch. In ein paar Tagen ist Ostern, oder? Das stimmt. Und darum habt ihr in diesem Lebensmittelsupermarkt Umsatz gemacht, ne? Aber nicht nur mit Eiern, du Tussi. Kommen Sie mir bitte nicht zu nah. Ich muss Sie jetzt in aller Höflichkeit bitten zu gehen. Weil fast Ostern ist? Auch, aber nicht nur. Eine kleine Frau in den besten Jahren, die sich ein paar Mark verdient, an dieser blöden Kasse zu überfallen. So gemein, so widerlich. Sie sollten sich schämen. Ja, die Masche kenne ich. Nee, das sieht bei mir nicht. Also jetzt hören Sie mal auf zu quatschen, ja? Oder ich werde zwingend. Mein Mann kommt in 3 Minuten mit einem ausgebildeten Schäferhund, Sie Kerl. Ihnen bleibt keine Zeit, hier zu klauen. Wenn Sie auf der Stelle die Kurve kratzen, erleben Sie Ostern noch, sonst nicht mehr. Der Hund freut sich, wenn er mal einen Räuber... Wie bitte? Naja, nicht gleich totbeißen, ist ja kein Wolf. Ein großer Schäferhund. Und mein Mann, kennen Sie meinen Mann zufällig? Nee. Hat oft Langeweile. Er ist nicht ausgelastet. Er ist wild, aber er darf nie wild sein. Er spielt Tennis, aber das befriedigt ihn auch nicht richtig. Verstehen Sie? Ich könnte ihn, obwohl Sie eine Frau sind, ja, ich könnte ihn eins auf die Schnauze hauen. Ich bin hierher gekommen, um... Oh, dass Sie mir Angst machen mit Ihrem neurotischen Mann und diesem blöden Köter. Entschuldigen Sie bitte. Aber bitte gern. Ja, ich höre. Ist viel dreckig? Ja, geht so. Aber mach wie immer. Das Klo ist heute sauber. Warum wohl? Der Chef war nicht da. Der ist krank. So ist es. Genau so ist es. Der quatscht immer uns an, wer die Klos beschmutzt. Und dabei ist er die Sau. Das Kapitalistenschwein. Ich komme dann bald. Okay, bis gleich. So, fertig? Gut. Mach jetzt die Kasse auf. Wer in einen Supermarkt geht und die Kassiererin bedroht nach Feierabend... ist eine größere Sau als wie der Chef, der immer das Klo voll scheißt. Und so einer Sau mache ich die Kasse nicht auf. Dann bist du gleich im Himmel. Dann bist du gleich ein Engel. Mich interessiert Ihr blöder Chef nicht. Ich bin mein eigener Chef. Ich auch, nach Feierabend. Das ist nicht drin, das ist Mozart. Ja, das höre ich auch. Denken Sie sich halt für die Rolling Stones? Lauter? Ausmachen! Machen Sie das aus. Ich kann das nicht mehr hören. Ich habe auch eine CD-Sammlung, ja. Ich höre manchmal klassische Musik. Ah ja? Streife wie ein Hund durch die Musikabteilung der Kaufhäuser, ja. Aber diese CDs, die sind empörend teuer. Dagegen sind Lebensmittel ja billig und essen und trinken muss man ja täglich. Aber klassische Musik muss man nicht täglich. Das benötigt kein Mensch zum Leben. Na ja. Andererseits, wenn ein Mensch keine klassische Musik hört, also niemals... dass er dann entweder verdumpft ist oder anfängt zu verblöden. Ja, Also trotzdem, ich muss Sie jetzt bitten, sich auf das zu konzentrieren, was ich Ihnen sage und worum es hier zurzeit geht. Und ich möchte auf gar keinen Fall meine kostbare Zeit in diesem Saftladen verplempern. So, jetzt hole ich mir mal was zu trinken. Wir haben Sekt im Angebot, die Flasche 5,99. Nee, Sekt trinke ich nicht. Sekt macht Blasen im Magen. So, mir nicht. Auf ein Spezielles. Danke, sehr großzügig. Aber kein Schnaps. Schnaps haut ja so rein. Und Sie kriechen hier gleich rum und die Putzfrau hat die Kotze. Also, Bier. Was kostet die Pulle? Ich habe nämlich nur 10 Mark. Können Sie wechseln? Was haben Sie in der Kasse? Die Flasche geht auf Kosten des Hauses, der Sekt auch. Nee. Ich möchte aber nicht auf Kosten des Hauses. Ich bin ein Mensch, der immer gleich bezahlt, was er verzehrt. Also immer, immer. Sie dürfen hier keinen Kunden rausgehen lassen, der nicht bezahlt, was er genommen hat. Von Fall zu Fall bin ich berechtigt, eine Ausnahme zu machen. Oh, es kommt. Ich spüre, es kommt. Bitte, was kommt? Mein Gewissen. Meine Moralvorstellungen vom Zusammenleben der Menschheit. Oh, es kommt. Halten Sie mich etwa hin? Fuchteln Sie nicht ewig mit Ihrer Pistole hier rum. Wasser, Luft. Ja, dann hole ich eben noch eine Flasche Rotkäppchen. Neben der Käsetheke. Ja. Wir mussten umstellen wegen Ostern. Verstehe. Die Schokoladenhasen sind dieses Jahr süß verpackt. Das Schwänzchen ist rot. Finde ich toll. So, bitte Ihr Büchsenöffner. Das wäre nicht nötig gewesen. Danke. Es ist schon besser. In den neuen Bundesländern wird es auch immer besser. Wir bekommen ja sogar Waren aus der Ostzone. Oh, es wird schon dunkel. Der Mond kommt, der Mond geht auf. Scheiße! Scheiße, Mond! Das geht nicht, mein Herr. Das geht überhaupt nicht. Sie sehen, die Kugel klebt in der Decke. Ja. Nun wissen Sie es. Ich spaße nicht. Nein, ich spaße nicht. Meinen Sie etwa, ich weiß nicht, was Sie für eine störrische Person sind? Ich habe meine Erkundigung über Sie eingeholt, persönlich. Ja, ich kenne Ihren Namen, kenne Ihre Wohnung. Was? Sie spielen in einem Minigolfverein. Sie singen jeden Freitag in der Kneipe Wanderlieder. Aber in die Kirche gehen Sie nicht. Unverheiratet, kinderlos. Ja, glauben Sie etwa, ich mache meine Überfälle einfach so? Öffnen Sie die Kasse und ich werde der Geschäftsleitung mitteilen, dass Sie... Mitteilen? Was mitteilen? Was? Dass Sie mich kennen. Dass wir einen Plan haben. Ha! Diese Kasse, diese Tageseinnahmen zu klauen. Wenn Sie die Kasse nicht öffnen, dann tue ich das. Und mir ist es fast so, als wenn es wirklich stimmt. Ja, als wenn es wirklich stimmt. Als wenn wir beide vergangene Woche in einem Park auf einer Bank saßen und genau diesen Überfall heute verabredeten. Sie sind ja asozial und doof. Ja. Diskutierten wir denn nicht bei Vogelgezwitscher darüber, wie wir den Zaster teilen und was wir dafür kaufen würden? Nahmen wir nicht die Summe von ungefähr 4.000 Mark an, die jetzt in dieser Kasse liegen? Was sind Sie für ein kleiner, gehässiger Lügner? Haben Sie mir nicht selber das Versteck hier ins Ohr geflüstert und gesagt, schieß in die Decke, damit es echt ausschaut? Aber Sie siezen mich doch, mein Herr. Warum sagen Sie nicht du zu mir, wenn wir uns so gut kennen? Sie wissen, dass das alles nicht wahr ist. Sie bekommen kein Geld. Trollen Sie sich. Ich möchte nach Hause. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ich liebe Kassiererinnen überhaupt nicht, die erstens mir nicht glauben, was ich sage, und zweitens stockdumm sind. Also geil. Und drittens wollten wir doch eine Reise von diesem Geld machen. Wir? Also ich und Sie. Eine Weltreise von 4.000 Mark, zu zweit, zu Fuß. Du sagst mir auf der Stelle, dass es stimmt, dass du auf deiner Brust einen Leberfleck hast. Etwa 2 Pfennig groß. Das haben Sie geraten. Sie wissen, dass fast alle Frauen auf der Brust einen Leberfleck haben. Dass du sogar im Gefängnis wegen Diebstahl gesessen hast und für 7 Tage und deinem Arbeitgeber in dieser Beziehung die Angaben unterschlagen hast. Gabi. Woher wissen Sie meinen Namen? Das mit dem Gefängnis stimmt nicht. Diebstahl auch nicht. Das steht ja in den Akten. Der Justiz. Das kann man ja nachlesen. Ich bin ja kein Mensch, der nicht lesen kann. Ich bin ja nicht ungebildet. Also nerv mich nicht ewig und stelle dich geistig nicht so, wie du sonst nicht bist. Du liebst doch Geld, ja? Quatsch, alles gelogen. Verschwinden Sie, hauen Sie ab. Es hat geschellt. Mist! Das wird er wohl nicht. Das ist die Putzfrau, die kommt immer um 8, um 20 Uhr. Ich muss sie aufmachen. Ja, kein Problem, einverstanden. Machen Sie auf. Darf ich gestatten noch, ja? Das ist mein Sekt. Herrengedeck, meine Güte, oh, hab ich einen Durst. Bernd! Wie bitte? Gabi, bist du immer noch nicht mit der Kasse fertig? Bernd, du hast ja eine Pistole. Ja? Händoch. Sie schwatzen wie eine Gans daher und plappern wie eine Prolofrau aus der Gosse. Ich heiße nicht Bernd. Was? Sie vermuten wohl, dass ich es auf die Kasse abgesehen habe, was? Weil Sie eine Pistole sehen. Händoch! Händoch, alle beide! Alle beide! Ja. Ich habe jetzt genug vom Plaudern. Die Zeit vergeht. Nutze die Zeit, solange du lebst. Lebt ihr gerne? Kennst du den? Nee, ich dachte. Du. Ich dachte, verarscht den mal. Jetzt setzt euch. Setzt euch hin! Das ist ja wie im Fernsehen. Als ich reinkam, hatte ich noch... Naja, ich hätte niemals gedacht, dass ich hier in der Gewalt eines Verbrechers und... Wer putzt nun das Klo? Das ist doch jetzt nebensächlich, Mary. Ich habe schon mal auf dem Klo 3 eingeschlafene Männer gefunden, die sogar 3 große Hunde dabei hatten. 3 große Hunde? Ja, wie es der Teufel will, fand gerade zu der Zeit hier ein Überfall im Geschäft statt. Natürlich fand man von dem Täter danach nur noch abgenagte Knochen. Das glauben Sie ja selber nicht, Sie Putzimutti, was Sie da erzählen. Bitte? Ich habe mich vorhin sehr angeregt mit der Kassiererin unterhalten, auf höchstem Niveau. Oh. Ja, ich weiß, wer Verstand hat und wer nicht. Ich weiß, dass eine Frau wie die Kassiererin eine schnelle Auffassungsgabe hat. Tja. Und weiß, dass sie die Kasse aufmachen muss, weil ihr gar nichts anderes übrig bleibt. Aber auf dem Örtchen ist kein Geld. Auf dem Klo braucht man keinen Verstand. So und so nicht. Ich habe die Reifen, alle 4 Reifen von dem Auto auf dem Parkplatz kaputt gemacht. Ich wusste, dass das Ihr Auto ist. Bernd hat es auch ein paar Mal gemacht. Er sieht Ihnen ähnlich, aber Bernd ist tot. Die Polizei hat ihn erschossen. Und es gibt Verbrechen, die vollkommen gleich ablaufen. War das Ihr Auto? Ein blauer, alter BMW? Ja. Damit können Sie nicht mehr abhauen. Oder wollen Sie mit 4 platten Reifen abhauen? Nein. Du hast Nerven, Mary. Und wenn das jetzt nicht das Auto von dem Herrn gewesen wäre? Nein, sowas könnte ich nicht. Ich bin anders erzogen worden. Ich habe gar kein Messer dabei, um Autoreifen kaputt stechen zu können. Moment mal. Also, das ist kein Scherz mit den Reifen. Nein? Dann gibt's also hier ein Messer? Das ist ja gut, dass ich das weiß. Eine Putzdame mit einem Messer in der Tasche. Wo ist das Messer? Das ist, wissen Sie, das sage ich Ihnen jetzt einfach nicht. Soll ich dran gehen? Ja, mach. Erzähl aber nichts vom Überfall. Nein, kein Wort. Sonst... Hallo? Wenn man einen kleinen, weißen Teller in den Vorraum einer öffentlichen Kloanlage... Bitte? ...einer öffentlichen Kloanlage, zum Beispiel im Kaufhaus, stellt, so legen die Leute sogar 50 Pfennig auf den Teller, obwohl fast nie die Klos geputzt werden und fast nie die Toilettenfrau anwesend ist. Das stimmt. Ende. Ja und? Man muss ja auch die Arbeit sehen, die man nicht sieht. Blöder Affe. Wo seid ihr? Wie kommt eine Ratte in den Supermarkt, hm? Liegen und stehen hier nicht Lebensmittel rum? Da hinter der Fleischtheke. Ja, das ist eine weibliche, hochschwangere Ratte. Nicht zahm, bissig, voller Flöhe, an den Zähnen, Millionen ekliger Bakterien. Oh. Im Grunde genommen muss der Supermarkt sofort bis auf Weiteres geschlossen werden. Ja. Das haben sie nun davon. Wer sich mir in den Weg stellt, den räume ich fort. Ja, so ist das. Das ist Und was glauben Sie, was auf Geld für ein Dreck klebt? Das geht durch 1000 Hände. Jeder patscht drauf und jeder hat Bakterien an den Fingern. Genau. Ja, darum bevorzuge ich 500 oder 1000 Markscheine. Die laufen weniger rum. Sie haben es geschafft. Ich werde die Kasse öffnen. Nehmen Sie das Geld und verduften Sie. Meinetwegen nach Luxemburg. Endlich. Gehen wir Keine Mätzchen, Madame, ja? Keine Mätzchen. Ich habe eine Pistole. Hier, auf euch gerichtet. Auf alle beide. Auf alle beide gehalten. Ist das klar? Klar. Sie auch? Klar. Klar. Das viele schöne Geld. Das dem Besitzer gehört. Uns nicht. Das gehört dem Supermarktbesitzer und sonst keinem. Schweig, du Muschimamsel. Ja, dann... Dann fliege ich nach Amerika und miete dort einen Jeep. Mit einem Taxi werde ich von hier abfahren. Ich brauche mein altes Auto mit den kaputten Reifen nicht mehr. Aha. Mir Kartoffelschälmesser ins Bewusstsein bringen. Die eine Putztante, die hier neben mir steht, die macht mir doch keine Angst. Aha. Bin doch voller Energie und konzentriere mich auf das Wesentliche im Allgemeinen. Schon als Kind wurde ich wütend, wenn ich nicht das bekam, was ich haben wollte. Ich schlug meine Oma und meine Mutter. Ich verprügelte meine Oma mit einer Peitsche und knallte meiner Mutter die Tür gegen ihr Gesicht. Warum? Warum? Ich bekam nicht das, was ich wollte. Wenn ich könnte, wie ich wollte, glauben Sie mir, dann stände ich jetzt nicht hier bei Ihnen. Ich wanderte in Rio zwischen den Nackten rum und ich kletterte in den Dolomiten zu meiner Berghütte und ich... Öffnen Sie das endlich die blöde Kasse. Augenblick, erst die Geheimnummer eingeben. Bald ist Ostern und Sie klauen. Das passt doch gar nicht zusammen. Man darf nicht klauen, was einem nicht gehört. Meine Mutter hat ihm mein Geld geklaut, das ich beim Kleiner König sammeln eingenommen hatte. Meine Mutter kommt frech an mein Bett und nimmt mir mein Geld vor, das da auf dem Nachtschränkchen lag. Gut, es waren nur ein paar Groschen, aber sie hat es mir gestohlen. Ach Gott. So, ich mache jetzt die Kasse auf. Sorry. Geben Sie uns das da hier. Schnell, schnell. Leer. Was ist leer? Die Kasse ist leer, da ist nichts drinnen. Das Geld ist weg. Ja, hast du denn das Geld schon zur Bank gebracht? Ins Schließfach, Gabi? Nein, das hat sie nicht. Ich habe sie beobachtet. Das hat sie nicht. Ich habe das alles hier beobachtet. Obwohl ich im Warenkeller lag, kann man von unten sehen, wie ein dünner Mann kam, sich auf einen Stuhl setzte und auf kleine Bildschirme glotzte, die zeigten, was da im Laden so los ist. Ja, ja, hier hängen überall Kameras rum wegen Ladendiebstahl. Der dünne Mann ist der Chef. Ich möchte gar nicht mehr weiterreden. Schon als Kind wurde ich verarscht und das habe ich mir gemerkt. Und ich habe mir geschworen, wenn ich mal erwachsen bin, verarscht mich keiner mehr. Also sag, wo das Geld ist. Der Chef hat es. Natürlich hat es der Chef. Aber wo ist das Geld aus der Kasse? Aus dieser Kasse nimmt es der Chef jeden Tag sofort mit nach Haus. Das läuft nicht über die Bücher. Weiter? Ich bekomme ein Schweigegeld, 20 Mark täglich. Ja, weiter, weiter. Ach, Sie bedrohen mich ja. Ach, wer das glaubt, wird selig. Verflucht nochmal. Welch böser Geist kriegt mich in diesen Affenstall? Gehen Sie doch, lieber Herr. Dann rufen wir die Polizei an. Geben Ihre gut lesbare Autonummer durch. Dann kommen Sie in ein wunderschönes Zimmer. Das nennt man Zelle. Quatsch nicht so blöd, mein Mädel Mary. Die Autonummer bringt euch Hexen gar nichts. Nee, die ist nämlich falsch, ja. Falsch, bei mir falsch. Bei dem, den sie gehört, natürlich richtig. Ja, ich habe mich vorbereitet. Ja, tja, Sie könnten ja Lebensmittel mitnehmen. Sie kaufen ja sowieso vom Geld Lebensmittel. Man muss ja essen, oder? Ja, man braucht auch... Man braucht auch Dings. Nicht Verstand. Kultur und Autos und Designerkleidung. Nicht nur Essen. Soll ich denn ewig essen? Mit fast 5000 Mark habe ich gerechnet. Glauben Sie mir, ich gehe hier doch nicht mit einem Gouda und einer Salami raus. Es ist kein Geld da. Was es nicht alles gibt. Wieso? Naja, nicht jeder ist das, was er zu sein scheint. Das kommt vor. Man gießt eine Blume, glaubt, es liegt am Wasser, aber in Wirklichkeit kränkelt die Pflanze an den Wurzeln. Mary, es ist am besten, du fängst an zu wischen. Ich fürchte, der Herr spinnt. Augenblick noch. Wissen Sie, dass 10% der deutschen Bundesbürger 80% des Kapitals halten? Nö. Also ich glaube, die Anteile sind noch ungerechter verteilt. Von was halten? Vom Pudding? Vom Vermögen, vom allgemeinen Geld. Ganz wenige haben ganz viel. Und wählen können wir die nicht, obwohl die alles bestimmen. Und die Millionäre werden immer mehr, immer mehr, immer mehr und immer reicher. Schreien Sie bitte nicht so. Außerdem interessiert mich dieser linke Zahlensalat nicht. Ich helfe dir beim Putzen, Mary, dann sind wir schnell fertig, können abschließen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Was tun Sie denn da? Wischen? Fegen? Ihr seid wohl plemplem. Was? Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Schönes Tier. Legen Sie die Ratte da auf die Fleischtheke. Wollen wir mal sehen, was die Kundschaft morgen früh dazu sagt. Erstmal kommen die Verkäufer und der Chef. Und die werden das Tier natürlich fortmachen. Oh, ist mir doch egal, wer was fortmacht. Die Ratte ist tot. Ich esse auch keine verrückten Kühe oder in Bayern vergiftete Schweine. Was ist denn für ein Unterschied zwischen einer toten Ratte und einem toten Schwein? Hm? Weiß ich eigentlich gar nicht. Der Geschmack wird es sein. Eine Ratte wird nicht so wie ein Schwein in Bayern schmecken, keine Antibiotika. Ja, wahrscheinlich, oder auch nicht. Gut so, gut so. Sehr gut, lassen Sie die Ratte dort liegen. Ich habe meine kleine Putzimaus erschossen. Oh, ich bin ein Schwein. Es tut mir leid. Aber eigentlich wollte ich sie auch gar nicht treffen, sondern vielleicht eine von den Damen. Leider ging die Kugel. Ja, wie gesagt, so ein Pech. Ratten sind eigentlich große Mäuse, oder? Ja, Ratten sind große Mäuse. Und Supermarktkassen sind weiße Computer. Und der Himmel ist kalt und groß. Ach, was ist das hier für ein tolles Erlebnis. Ich bin wirklich sehr erfreut. Übrigens, danke für das Bier. Gern können Sie noch viel mehr trinken, Herr. Wollen Sie mich betrunken lassen, was? Nee, ich bin doch nicht blöd. Prost, ich halt mit. Du auch, Mary. Prostata. Wo ist denn der Tresor? Der Tresor? Der Tresor. Hier gibt's keinen Tresor. Ich habe bloß mal gesehen, dass der Chef so eine kleine Tür aufmacht. Ja. Hinter so einem Bild in seinem Büro. Ja. Und wo ist das Büro, meine Süße? Da hinten, bei der Lehrgutabgabe. Mhm. Mary, wie kannst du nur? Ich finde, du arbeitest gegen den Markt. Die Frau ist in Ordnung, du Sitzmöbel. Nun kommen Sie mal her, liebe Frau, ja? Jetzt zeigen Sie mir mal die kleine Tür hinter dem Bild. Dann gehe ich vor. Ach, ich Dummerchen. Es ist ja niemand drin. So, treten Sie bitte ein, der Herr. Und da, wenn Sie einmal schauen wollen, da ist das Bild. Die schließt die Tür von außen ab? Und nun bist du eingesperrt. Du blöder Verbrecher. Kuckuck. Hey, sieh, ich stehe aber hinter dir. Hinter dir. So, Prost, meine Süßen. Hilfe, ich hab sie doch eingesperrt. Ja, aber das Büro hat zwei Türen, ja. Finger da. Drüben raus und dann rum. Das habe ich vergessen. Ja, und nun hänge ich die Türen aus. I arrivata, Zampana! Er tut es! So. Und nun werde ich mich gleich dem Tresor widmen. Ja, bitte. Die gesamte Kirche. Und was damit zu tun hat. Pfarrer, Papst, Schwestern und... Und? Und. Ja. Brauchen kein Geld aus der Kasse eines Supermarktes. Auch was ein Tresor hergibt, ist zu wenig. Ach. Die Kirche braucht von jedem, auch von Ihnen, Gabi. Was? Kirchensteuern. Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen ein langes Leben. Ende? Falsch verbunden, Ende. Das ist ein hübscher, kleiner, niedlicher Tresor. Hey, sind Sie gläubig? Gläubig? Ich meine, klauen Sie das Geld für sich? Was redest du da, Gabi? Mach bitte voran und komm zur Sache. Prost! Was meinst du mit gläubig? Ostern, Weihnachten, sonntags? Eben gläubig. Haben Sie schon irgendwann irgendwo Gott gesehen? Nee, mit Gott weiß man nie. Ich habe ihn gesehen und gehört. Ja? Wo denn? Es gibt Menschen, die glauben nicht an Gott. Und Sie wollen ihn sogar gesehen haben? Das glaube ich nicht. Sie lügen. Er ist groß und gütig. Und er sagte zu mir, geh in einen Supermarkt und bediene dich dort, wie es dir passt. Im Ernst? Wie es dir passt. Ich will aber nicht anecken, sagte ich. Und er, Furcht vom Anecken, das ist, was euch alle fernhält vom süßen Salz des Komforts. Ist das auch wahr? Ja, das ist wahr. Das ist wahr, so wahr ich hier stehe. So wahr. Und dann sagte dieser große und gütige Mann noch zu mir, gräme dich nicht, mein Freund. Die Kirche hat dich ganz zu Unrecht aus dem Kirchendienst entlassen. Du wirst auch so deinen Weg machen. Sie waren Totengräber. Ich war Pfarrer, meine Liebe. Und ich fühle mich immer noch als Pfarrer. Aber meine Pension zahlen die mir nicht aus. Meine Pension, verstehen Sie? Meine Pension, weil ich nicht glaube. Sie haben Gott gesprochen und gesehen und glauben nicht? Ja, so ist es. Und die glauben mir nicht, dass ich den Herrn gesehen habe. Mir fehlen die Beweise. Ich bräuchte Gott selbst als Zeugen. Sie glauben nicht an die Bibel, das Gesangbuch und so weiter. Echt? Ja, weil Gott anders ist. Seitdem ich ihn gesehen habe, weiß ich, was los ist. Und er sagte zu mir... Geh in einen Supermarkt klauen. Prost. Ja, ja, genau. So sprach er zu mir. Und wenn ich mich recht erinnere, sagte er noch, dort wirst du zwei alte, dusselige Weiber finden, die das Geld nicht rausrücken wollen, was du klauen willst. Wie nett, er sagt zu uns, alte Weiber. Dusselige. Ein Charmeur, der Herr. Pfarrer. Er war Pfarrer. Und nun ist er abgestiegen zum Nachtschlosser und kommt nicht zurecht in seinem neuen Gangsterjob. Gott muss ihm sagen, was er tun soll. Selbstständig kann er nicht. Und diesen Tresor bekommt er auch nicht auf. Niemals. Schnauze. Er horcht an dem Ding. Hey, Sie, vielleicht sitzt im Tresor einer drin und horcht auch. Schnauze! Und drin ist vielleicht der Bischof von Mainz. Oder gleich der Ratzinger. So einen tollen Feierabend habe ich noch nie erlebt. Kusch, ihr zwei. Oder habt ihr die Zahlenkombination? Ach, du dickes Ei. Wir wüssten die Zahlen von dem Kasten. Die weiß nur der Chef, nur der Chef. Nacktfotos liegen in dem Tresor und Spendenquittungen, geheime Preisabsprachen und falsche Pässe. Hochwürden, lassen Sie doch die Finger von Sachen, die Sie nicht bewältigen können. Jetzt will ich mal was sagen. Ich habe mindestens 300 Beerdigungen, was so zu meinen Dienstpflichten als Pfarrer gehörte, 300 Beerdigungen durchgezogen und mich kann nichts mehr erschüttern. Nein, nein, nein. Ich komme mit dem Tresor nicht klar und das kann einen dann an der Menschheit verzweifeln lassen. Sie haben ja nicht die Zahlen. Ja. Es ist darum selbstverständlich, dass Sie nicht klarkommen. Sind Sie wirklich so dumm und merken nicht, dass Sie verloren haben, dass Sie aufgeben müssen? Dass ich jetzt nach Hause Fernseh gucken möchte. So, Sie und Sie, jetzt leeren Sie mal Ihre Taschen. Was? Ich möchte sehen, was Sie in euren Taschen haben. Los! Sie unverschämter Lümmel, greif meiner anständigen Frau in Kittel. Bei der Kasse und beim Tresor hat er versagt. Und lässt es seine Wut an uns aus, Schlappschwanz. Was kommt denn da zum Vorschein? Papiertaschentücher. Und hier Zettel. Was steht denn auf dem Zettel? Bring Bier mit. Und was haben wir da? Das Messer, wo mir die unschuldige Putzi meine Reifen zerstochen hat. Ja. Und was ist das da? Zigaretten? Mein Mann raucht täglich 100 Stück. Was glauben Sie, warum ich diesen Job machen muss? Sie wollen den armen Mann vergiften. Sie unterstützen seine Sucht. Sie sind eine Mörderin. Zigaretten sind frei, verkäuflich, frei. Papalapap, papalapap, Sie haben doch gar keine Ahnung. So, jetzt habe ich Lust auf Musik. Hey, du da mit dem Froschgesicht. Habt ihr Musik? Ja. Para encender un habano, ten los serías a mano. Was? Espanol, Spanisch. Das ist Maxime von Che Guevara. Früher Zigarrenrauch. Nimm Streichhölzer, wenn du dir eine Havanna anzündest. Bravo. Kannst du dich ändern, wenn er unentwegt raucht? Ich meckere ewig wegen der gelben Gardine und sage, so gelb ist deine Lunge, deine Kehle, dein Magen, dein Hirn. Er ändert sich nicht, er pafft weiter und ich habe ihm schon so oft gesagt, du lebst nicht mehr lange. Meiner Säule. Ja, ich wette, Sie finanzieren das mit Übersetzung aus dem Spanischen. Es geht darum, dass er nicht mehr lange leben tut. Darum geht's. Aber ich bitte Sie, es hat doch keinen Sinn, Tote zu obduzieren, die an Säuferwahnsinn gestorben sind. Alle weinen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon erzählt habe, aber ich habe schon 300 Beerdigungen gehabt. Ich bekomme hier Prozente auf Schnaps. Der wartet schon. Und wenn der Fernseher läuft, verblödet er noch schneller. Sie müssen darauf achten, dass Sie ihm Zigaretten kaufen, wo viel Nikotin und Teer drin ist. Das steht übrigens auf der Packung. Raucht er auch im Bett? Ich habe schon den Tatterich vom ewigen Rauch wegfädeln. Ach, davon. Das Beste wäre, wenn er im Bett raucht und dabei einschläft. Seufzt er? Nein. Schade. Rauchen Sie? Nein, dafür habe ich kein Geld. Ach, als Pfarrer verdient man gut. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon erzählt habe. Man hat mich auch rausgeschmissen. Jetzt erzählen Sie uns doch mal. Wozu brauchen Sie das Geld vom Supermarkt? Schämen Sie sich nicht? Ich wollte mir ein Auto kaufen. Sie haben doch ein Auto. Ja, ein altes Auto. Und ich wollte mir einen Hund kaufen. Wir haben einen Dackel, heißt Butzer. Süß. Ja, ich wollte mir einen Rottweiler kaufen. Kostet 2000 Mark. Ich wollte den Rottweiler im Auto mitnehmen und süß. Dann wollten wir zusammen Ausflüge machen nach Rottweiler. Und Sie können das alles nicht tun. Sie müssen klauen deswegen. Ja, ja, ja. Gott sagte mir, geh in den Supermarkt klauen. Aber ich glaube, das sagte ich ja bereits. Das ist eine billige Ausrede, finde ich. Gott dafür verantwortlich zu machen, dass Sie klauen. Moment. Ich mache Gott auch für Zigaretten und für Schnaps verantwortlich. Und fürs Fernsehen auch. Und für die Entfremdung des Menschen vom Menschen auch. Ausländer, raus! Sie müssen verstehen, dass ich mehr Ahnung habe als Sie, die allein auf diesem Gebiet sind. Ich meine, ich weiß nicht, wie das jetzt... Wie die Kanickel und faul. Er ist immer noch nicht geputzt und wir quatschen und quatschen. Ja, und ich habe immer noch nicht mein Geld. Sie sind so ein netter und gebildeter Mensch. Geben Sie mir Ihre Adresse. Tanzen Sie? Ich meine, wenn mein Alter mal den Arsch zugekniffen hat. Ich wollte mir einen Rottweiler kaufen und keine mannstolle olle Kassiererin. Hey, dann kaufen Sie den Scheißköter. Keine Dame, die einen Mann schleicht mit Alkohol um die Ecke bringt. Wenn ich Sie nicht mehr sehe, damit ich nicht andauernd dieses Würgen habe. Als wenn ich kotzen möchte. Mich friert, wenn ich das Gesicht des Herrn sehe. Überall. Seine Augen, kalt wie Diamant. Seine Hände, weiß und dürr wie Spinnenbeine. Bald ist Ostern. Ostern. Ja, kurz davor, kurz danach sind immer die schönsten Beerdigungen. Wenn die Natur erwacht und gleichzeitig ein Mensch zu Grabe getragen wird. Welch herrlicher Gegensatz. Das Weiß der Blüten, das Schwarz des Todes. Armut ist nicht gerade eine Empfehlung für Gott. Wie? Bierflaschen müssten eine ganz andere Form haben. Runder und dicker. Brust passiert im Kopf, du Schlampe. Kannst du dir keine Brust im Kopf vorstellen oder einen Überfall mit Toten? Hier stehen ja nur Dosen. Ich wisch den Boden. Da gehen die Kunden rum. An das Klo. Das wird ja nicht oft benutzt, aber Ich muss alles sauber machen. Und ich weiß jetzt auch, warum mir diese Lage hier so komisch vorkommt. Aber ich muss alles sauber machen. Weil ich sie noch niemals erlebt habe. Es ist neu. Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Dann das Klo. Und darum kann man sich nicht einstellen auf das Nächste. Und ich muss sauber machen. Wenn ich kassiere, weiß ich, was ich tun muss. Genau. Kasse auf, Kasse zu, Kasse auf, Kasse zu. Kasse auf, Kasse zu, Kasse auf, Kasse... Oh, wie ein Papagei. Mama geil. Hinter einem Sarg herstapfen und mit einer Pistole spielen. Dieser Mumpitz, das könnte ja jedes Kind. Mama, geil. Sollte ich einmal tot sein, also wenn ich tot bin, ja, dann möchte ich eine Birke, eine kleine Fichte, ein wenig Rasen. Stiefmütterchen aufs Grab. Stiefmütterchen, ja. Außerdem habe ich verfügt, dass mein Körper auf Schuss, Stich und Beißwunden untersucht wird. Beißwunden? Mhm. Warum das denn? Na, es wäre ja möglich, dass der Rottweiler, den ich mir kaufen will, naja, und so weiter, und so weiter. Sie glotzen wie Klaus Kinski. Demut, Treue, Hilfe, Anteilnahme. Alles armselig, hilflos. Gabi. Wie oft habe ich dir schon gesagt, Gabi, du hast ein Lästermaul. Einmal kommst du an den Falschen und dann passiert etwas Furchtbares. Und dann ist der Platz an der Kasse leer. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon erzählt habe. Ich war nie verheiratet. Ich kaufte mir diese Pistole in einem Bordell. Und die Dame starb dann einen Monat später. Starb sie. Ja, ich ging sie beerdigen und... Ich sprach über die Liebe. Und keiner hat mir gesagt, ich wäre eine liturgische Schlampe. Keiner. Keiner. Ach, was Sie nicht sagen. Ich habe auch schon geklaut. Ein Teddy von Steif Knopf im Ohr, der war mir einfach zu teuer. Was ist besonders am Klauen? Ich entnehme öfters ein paar Mark aus der Kasse. Ich tippe einfach einen falschen Betrag ein. Aber ein Überfall mit einer Pistole, oh, oh, oh, das ist schon etwas anderes. Das kommt Sie teuer zu stehen, mit oder ohne Gott. Mit eben nicht. Positiv denken, heißt die Devise, Eva. Mit Kirch und Hund ist die Zukunft bunt. Ja, höre? Manchmal, bei einem Raubüberfall zum Beispiel, versuchen die Opfer durch schöngeistiges Gespräch den Täter zu beeinflussen. Ja. Die Wirklichkeit schaut aber ganz anders aus. Wirklich? Da kein Mensch Gedanken lesen kann, warne ich dringend davor, dass der Täter einen Moment müde oder zerfahren wird. Aha. Dass er glaubt, dass er durstig oder hungrig wird. Aha. Dass er den Opfern den Rücken zudreht. Aha. Ende. Aha. Danke. Vielen Dank. War es die Polizei oder war es Gott? Schnauze! Schnauze! Schnauze! Ich werde euch jetzt nicht mehr den Rücken zukehren. Ich brauche niemanden zu sagen, wer am Telefon war. Es genügt, wenn ich es weiß. Ich es weiß! Wenn mir einer doof kommt, dann spiele ich Elvis. Was glauben Sie, was es mich ankotzt, die Scheiße auf dem Klo fortzumachen? Wollen Sie bitte aufhören mit Ihrem schöngeistigen Gequatsche? Mir geht es hier langsam auf den Sack. Ist das hier eine Gesprächsrunde bei Fliege? Ich gab Ihnen zu verstehen, dass ich nicht mehr im kirchlichen Arbeitsverhältnis stehe. Dass ich hier bin, um Geld zu entwenden. Aber es ist doch um Himmels Willen kein Geld hier. Was sind Sie denn so störrisch wie ein Esel? Moment! Sie verdammter Idiot haben durchs Fenster geschossen und auf der Straße jemand getroffen. Kapital, großartig, was für ein Schütze. Es ist der Chef, es ist der Chef, er liegt vor der Tür, bestimmt tot. Gib's Gott, holt ihn rein. Er ist tot. voller Geld. Dieses Geld nehme ich nicht. Tod. Oh, alles Blut. Sieh mal, wie ich zittere. Oder nehme ich das Geld doch? Mause, tot. Was wollte unser lieber Chef um diese Zeit denn hier? Noch nie kam er abends so spät ins Geschäft. Und heute war er ja überhaupt nicht da, sondern krank. 10.000 Mark große Scheine. Und da stecken noch mehr Scheine. Da ist ja ein Zettel in seiner Jackentasche. Was steht denn da drauf? Komm um 9 ins Geschäft, bring das Geld mit. Ich bin da und warte auf dich, Harry. Harry? Wer ist Harry? Harry? Ich kenne keinen Harry. 22.000, 23.000. Sie stehlen einen Toten, das ist ja widerlich. Schämen Sie sich als Pfarrer. 45.000, halt's Maul und mach eine neue Flasche Sekt auf. 43.000, ach Quatsch, 46.000, 47.000. Ich trinke ja für 10 Mark am Tag Kaffee und ich lese die überregionalen Zeitungen. Und die Weiber, die sind teuer. 50.000, 52.000, das ist das Herz der Freiheit. Pfui, an den Scheinen klebt Blut. Was sind Sie für ein Schakal? Bitte? Genau zwischen die Augen. Wie gezielt. Armer Chef. Wisst ihr was? Wir müssen hier die Überfallenen spielen. Sie sind allein, Harry. Aber ich und Mary müssen teilen mit unseren Männern. So schnell säuft sich keiner tot. Ihr bekommt jeder 10.000, okay? 100.000. Es sind jetzt 100.000. Hat er noch Geld in den Hosentaschen? Ja. Oh. Er hat 101.000, 102.000. 200.000. 200.000. Bitte. Meine Damen, Sie spielen nicht die Überfallenen, Sie sind es. Warum nennen Sie mich Harry? Glauben Sie etwa, ich habe Ihren Chef hierher gelockt? Könnte ja sein. Und könnte ja sein, dass Sie ihn absichtlich erschossen haben. 20.000 für jede und wir schweigen. Also gut. Ich bin Harry. Ach, ja. Harry der Furchtbare. Er wollte, dass ich ihn erschieße. Ja, er war lebensmüde. Und ich habe ihn hierher bestellt für 9 Uhr. Und ich habe ihm gesagt, es kostet dich 150.000 Mark. 150.000. Dein schneller, überraschender Tod. Was? Was? Das glaube ich nicht, so ein Unsinn. Das gibt's ja nicht. Halt mal. Und wenn? Gabi, Mädel. Wir sind reich. Hör auf zu säuseln, Pfarrerchen. Ich umarme Sie, mein Harry. Ach, wie klug du bist, mein Vögelchen, meine arme Mary. Aber die Pistole geben Sie mir bitte zurück. Bitte. Gemacht? Was ist das? Unser Glück, Gabi. Leistungswille. Mord? Komm. Wohin? Ins Freie. Wohin sonst? Hände hoch oder Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Kriminalposse von Karl-Heinz Bölling. Musik Benjamin Rinnert. Personen und Darsteller: Kassiererin Gisela Schneeberger. Putzfrau Irm Herrmann. Ein Mann ohne Geld, aber mit Pistole Herbert Bötticher. Heisere Telefonstimme Werner Buß. Ton Peter Kainz und Jean Cimczak. Regieassistenz Alexander Tschiedrich. Regie Joachim Staritz. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001. Und hier, meine Damen und Herren, noch zwei Programmtipps. Ich war davon besessen, das Land zu reinigen, ist der Titel eines Features von Karin Ney, das Sie übermorgen, am Mittwoch, 19.05 Uhr hören können. Jürgens Leben war bestimmt von Hass und Gewalt. Schon mit 15 Jahren schloss er sich der rechtsextremen Szene an und wurde zu einem fanatischen Wortführer ihrer Ideologie. Doch als nahe der holländischen Grenze terroristische Übungen mit scharfen Waffen organisiert werden, will er aussteigen. Er ist Mitte 20, als er versucht, mit Hilfe von Exit Deutschland seinen Weg zu finden, heraus aus der neofaschistischen Ideologie und der gewaltbereiten Kameradschaft, die sein Lebenszentrum waren. Es beginnt ein komplizierter, langwieriger Prozess ohne Erfolgsgarantie. Hier ein Ausschnitt. Ich bin November 2001 ausgestiegen, habe mich dann das erste Mal in einen Zug gesetzt ohne Vorurteile. Und es ist mir, obwohl ich ausgestiegen bin, noch super schwer gefallen, neben einer Schwarzafrikanerin zu sitzen in diesem Zug. Ich bin dann irgendwann aufgestanden, habe diesen Platz gewechselt. Obwohl ich in den Zug gesessen habe, gesagt, sie ist nichts anderes, sie ist genau wie du. Verdammt nochmal. Aber es ging nicht. Also man kann sich das nicht vorstellen, dass man sagt, man steigt aus. Im November und im Dezember mache ich meinen Kopf auf, hole alles raus, mache wieder zu und dann war es das mit dem Rassismus. Es ist und bleibt ein langer Kampf. Dieser Kampf ist für mich noch lange nicht beendet, auf keinen Fall. Was ich ausgelebt habe und was mir auch im Nachhinein diesen Ausstieg so schwierig macht, war dieser Alltagsrassismus. Für mich war das erstrangig, was ich in dieser Stadt einfach sehe, was ich in diesem Land sehe. Das waren die Türken, das waren die Vietnamesen, zwar weniger, und im großen Teil halt farbige. Farbige Türken, Jugoslawen, das waren alles dieses von mir Gehasste. Mir hätte es wahrscheinlich früher mehr ausgemacht, einen Hund zu erschießen wie einen Schwarzen. Weil der Farbige war für mich nicht mehr wie Dreck und Schlamm, was man auf 1,80 Meter aufgehäuft hat. Ich habe es so ausgelebt und ich war davon besessen. Ich war davon besessen, dieses Land zu reinigen, irgendwann SS-Offizier zu werden, unter dem Führer zu dienen, unter dem neuen Führer, dieses Vierte Reich aufleben lassen. Mein Kampf war für mich meine Bibel und ich war nicht nur ein Hitler-Verehrer, ich möchte sogar schon fast sagen, ich war Fanatiker. Es gab für mich nichts anderes, er war mein Gott. Ich habe alles geglaubt, von der Rassenfrage bis hin zur Blutfrage, alles hin. Das hat mich so fertig gemacht, dass ich gedacht habe, warum hast du das nicht gemerkt? Warum? Ja, ein ganz großes Problem für mich. Ich gedacht, da hast du nie zugehört. Oder ich habe mir die Schuld gegeben. Ich war davon besessen, das Land zu reinigen. Ein Rechtsextremer steigt aus. Das Feature von Karin Ney am Mittwoch, übermorgen am 30. April 19.05 Uhr im Wortspiel. Und am nächsten Montag zur gewohnten Krimizeit 19.05 Uhr gibt es eine Ursendung, das David-Ding von Wolfgang Zander. Privatdetektiv Gass, mit Aufträgen nicht verwöhnt, wird von den Ereignissen überrollt. Freundin Betty betritt seine Kanzlei und wirft ihm ein nicht gleich zu identifizierendes Teil aus Marmor entgegen. Es ist jenes bildhauerische Meisterstück, das die Männlichkeit der berühmten David-Figur des Michelangelo am eindrucksvollsten darstellt. Gass reagiert zu spät und das gute Stück geht zu Bruch. Am nächsten Tag erfährt er, dass Betty erschossen wurde. Wenig später bekommt der Detektiv Besuch. Wo haben Sie es versteckt? Was? Das Ding. Ich muss doch sehr bitten, Herr Capone. Michelangelo. Michelangelo? Der David des Michelangelo. Ist der nicht ein bisschen groß? 4,33 Meter. Na bitte. Nur ein Teil ist verschwunden. Das Teil. Er zog eine Zeitung hervor, eine von der bunten Sorte. Da stand es, weiß auf schwarz. David des Michelangelo entmannt. Italien in Aufruhr. 100.000 Euro Belohnung.